Dialog 2. Variante 1. Ist es noch nicht 10 Uhr? Nein, noch nicht. Es ist 5 vor. Variante 2. Ist es noch nicht 10 Uhr? Doch. Warum? Es ist schon 5 nach.